Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge! Ha! Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Und da ich das natürlich auch direkt meinen Kollegen weitergebe, auch an euch beide, Markus und Jürgen, ein frohes neues Jahr. Auch so. Yay. Und ihr wisst, was das heißt. Neues Jahr heißt neue Games. Und darüber reden wir natürlich auch wieder. Denn willkommen zu unserer Einkaufsliste des Jahres 2024. Oh Gott, dieses Jahr wird ein seltsames Jahr, weil wir haben am Anfang einen Haufen Scheiß und dann irgendwann nichts mehr. Sehr weird. Dann können wir spielen. Bevor wir damit anfangen, aber ganz kurz, was spielt ihr gerade? Nein. Dann fange ich an. Ich spiele gerade, weil es frisch rausgekommen ist, Golden Sun auf den Game Boy Advance Emulator der Switch und bin absolut glücklich im Nostalgiehimmel. Fuck yeah, das klingt super. Ich habe den Pfad der Selbstgeißelung betreten und spiele nun nichts anderes mehr als Final Fantasy 16, bis ich die, Achtung Anführungszeichen, Story beendet habe. Ich habe die Selbstgeißelung heute beendet, nämlich Final Fantasy Remake beendet habe und jetzt das DLC noch durchspiele. Und dann werde ich vermutlich White Knight Chronicles anfangen für die PlayStation 3. Aber darauf habe ich nämlich irgendwie Bock. Ja, und ich würde sagen, wir besprechen direkt erstmal den Januar. Und zwar, was bisher erschienen ist, ist die Top Racer Collection. I don't know. War Hospital, ein Strategiespiel, von das ich keine Ahnung habe, aber es ist anscheinend schon erschienen. Eine Switch-Version von Gungrave, einem unglaublich schlechten, sehr weirden Shooter. Das ist wieder dieses typische. Es ist ein Spiel, was rausgekommen ist und es hätte auch auf der PS3 rauskommen können. Das braucht kein Mensch. Und an dem Tage, wo wir das aufnehmen, am 18. erschien heute das neue Prince of Persia, The Lost Crown. Ich habe die Demo gespielt. Die Demo hat mir gefallen. Da war ich drauf und dran, das mir direkt zu kaufen. Aber ich habe gesagt, es ist ein Ubisoft-Game. Da warte ich 2 Monate, da kriege ich es um die Hälfte. Ich habe es dann Connections gratis bekommen. das ist cool. Sehr, sehr geil. Kannst du uns ja sagen dann, wie es ist, weil das interessiert mich auch. Sehr das gerne, ist, aber erst, wenn ich Golden Sun fertig gesuchtet habe. Selbstverständlich. dann haben wir direkt am nächsten Tag kommt direkt Another Cold Recollection. Das ist, glaube ich, ein Remake von dem, das ist ein Remake von dem DS-Teil. Von Visual Novels, ja. Von 2 Visual Novels, richtig. Teil 1 und Teil 2 kommen direkt in diese Version mit rein. Und dann das wir absolut sagen die beide wichtigste Remastered aller Zeiten. Ja, pass auf, die Another Code noch. Mir sagt das gar nichts. Kennt ihr das? Habt ihr das gespielt? Ist so ein Mystery-Adventure, nee, wo du das Verschwinden von deinem Vater aufklären musst. Ja, das weiß ich noch von dem Trailer. Ja, aber so viel mehr weiß ich auch nicht. Gespielt habe ich es nicht. Ich meine, ich habe seit Ewigkeiten einen Teil für die Wii hier rumliegen. Bin ja aber irgendwie nie dazu gekommen, weil ich jetzt auch nicht der krasseste Fan von Visual Novels bin. Okay. Am selben Tag kommt morgen direkt, wie Jürgen schon erwähnt hat, das wichtigste Remaster aller Zeiten. The Depressing Simulator Part 2. Vor allem, es wird uns nur 10 Euro kosten. The Last of Us Part 2. Was Gott sei Dank haben sie das tatsächlich durchgesogen, dass sie gesagt haben, ja, wenn ihr die digitale oder die Disk-Version habt, könnt ihr es einlegen und bekommt für 10 Euro. Ja, dass das Remaster wird. Na Gott sei Dank, ich konnte schon nicht mehr schlafen. Ja, ohne Witz, wir sehen dann die Szene mit Ellie, wo Joel sie anlegt zum 5. Mal, by the way. Jesus Christ, Leute. Einfach fantastisch. So sehr ich The Last of Us auch liebe und auch Teil 2 ein absoluter Verfechter des Games bin, wir hätten gern bitte ein neues Game. Vielen Dank. dann kommt am 23. Graven, das ist von 3D Realms. Das ist so ein Dark Fantasy Shooter. Ich glaube, war das nicht sogar so ein komischer Pixel-Shooter? Ja, das war das Ding. Das ist so. Kennt ihr auch noch Hexen? Ja, Markus, kennst du noch Hexen? Ich kenne Hexen noch. Das ist genau dasselbe. Da rennst du mit so Armbrust durch die Gegend war und das, so weiter. War das nicht so ein Shooter für die erste Xbox? Das war ein Shooter damals für den PC. Ah. Richtig alt. Richtig alt. Nee, das habe ich gerade mit Bullet Witch verwechselt, verzeih mir. Nee, Hexen ist so von 97 ja, damals. Ja, ich habe es mit Bullet Witch verwechselt, alles gut. Ja, das kommt davon sozusagen so ein inoffizieller Nachfolger raus. Howl, kennt mich nicht. Neptunia Sisters oder Sisters. Endlich ein neuer Neptunia-Teil. Diese nicht endwollende Reihe von Games. Das ist unglaublich. Ist ja nicht mal ein neuer Teil. Ist ja einfach nur ein Remaster von einem alten. Ja. Und die waren, fand ich jetzt nie wirklich gut. Es sind dann so Standard-JRPGs, dass es standardartiger nicht mehr geht. Aber es scheint da echt einen Markt für zu geben. Ja, bei die DLCs vor allem, weil du die Figuren in keine Ahnung was für Cutie Outfits packen kannst. Geil. Aber davon leben die. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Sollen die Leute ihre Waifus bekommen? Ich muss es ja nicht spielen. dann kommt am 25. Januar Apollo Justice Ace Eternity Trilogie. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich gar nicht, weil ich bin ehrlich gesagt kein Fan von den Ace Attorney Games. Sie anzugucken bei Streamern, ja. Selber zu spielen, nein. Moment mal! Gar nicht irgendwie. Mir geht's genau umgekehrt. Ja, genau. Ich kann keinem Streamer dabei zugucken, wie er Ace Attorney spielt, weil ich ihm am liebsten die ganze Zeit zur Seite stehen würde und sagen, Moment, mach das so. Moment mal. Nicht der größte Fan von Visual Novels, aber ich mag irgendwie das Thema. Ich bin auch Detektiv Conan Fan und so. Ich mag das. Ja, okay. Das nächste ist Dochi no Nagusuki Desuka. Das ist auch ein Virtual Novel. Das ist von Hooksoft. Eigentlich ist das ein nicht jugendfreier Virtual Novel, aber das ist die jugendliche Variante. Die geschnittene Variante sozusagen. Wie ich immer warum zu solchen Spielen sage, warum sollte ich mir die geschnittene Variante von einem Porno-Game antun? Ja, und warum scheint die auf einer Switch, auf einer PS4? Kein Mensch weiß es. danach kommt am 25. kommt noch Shiren the Wanderer. Das kenne ich, glaube ich, sogar. Ist das nicht schon erschienen? Nee, das kommt erst noch, tatsächlich. Habe ich dazu nicht irgendwas mal gesehen? Shiren the Wanderer? War das nicht mal ein... Ah, das ist so ein Mystery-Dungeon-Game. Auch in 3D. Ist ganz nett gemacht. Ja. Roguelikes, wenn man auf Genre steht, kann man immer mal reingucken. Ist nicht schlecht gemacht, ja. Das nächste sagt mir nichts, to Her Last Lights. Under the Night in Birth 2 sagt mir auch nichts. Ja, aber der nächste aber Tag am 26. wird sehr viel wichtiger für dich. Der 26. Wird einer der wichtigsten Tage. Ich glaube, ich werde... ich verspreche zwar immer wieder, dass ich nicht mehr auftauchen werde, aber... Du wirst nie wieder aus Tekken 8 auftauchen, sehr richtig. Ja, genau, ich werde nie wieder aus Tekken 8 auftauchen, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall... Bis du jeden einzelnen Charakter gemeistert hast und Weltmeister geworden bist. Ich werde Eddie mainen und alles aufräumen, glaub mir. Aber nein, Stefan meinte natürlich Like a Dragon Infinite Wealth. Richtig, das Spiel, das laut dem eigenen Entwicklern, wenn du das Spiel durchspielst und nur die Story spielst, 4 Wochen dauert. Ja, das will ich sehen. Das Ding ist ein absolutes Monster, was Games angeht. Das ist nicht normal, was hier drin alles eingebaut ist. Die haben eine eigene Insel eingebaut, wo du im Prinzip ein eigenes Animal Crossing hast. Yay. Eingebaut in diesem Game. Stellt euch die ganzen Wirtschaftssimulationen vor, die man da alle aufbauen kann oder sich ausdenken kann. Deswegen heißt es ja auch Infinite Wealth. Das ist aber hier mit dem neuen Protagonisten, gell? Es ist mit dem neuen Protagonisten Ichiban, aber auch mit dem alten Hauptprotagonisten Kiryu. Der nie in Rente geht. Und es ist vermutlich... Obwohl immer gesagt wird, dass es sein letzter Teil ist. Es ist vermutlich der letzte Teil mit Kiryu. Wir werden sehen. Ich bin gespannt drauf. Ich hatte große Hoffnung, weil ich mochte die englische Sprachausgabe von 7 und so wie Judgment 1 und 2 sehr, die fand ich sehr, sehr gut. Nur muss ich leider sagen, dass die englische Sprache, also die englische Sprachausgabe an sich ist gut von Ichiban, ist fantastisch. Immer auch die passt auch sehr gut, nur die Stimme von Kiryu passt null. Der Typ, der das eingesprochen hat, passt absolut überhaupt nicht dazu und das macht mich so traurig. Aber man kann es ja auch japanisch stellen, deshalb spiele ich es halt auch japanisch durch. Was soll's. Ich habe leider nicht sonderlich viel Zeit, weil dazu kommen wir dann noch, bis ich's durch hab. Ich darf nicht schlafen. Ich muss das alte, ich ja, darf nicht schlafen, wieder auspacken. Schlaf ist überbewertet. Aber du hast es doch letztes Jahr trainiert, nur für diesen Moment. Nur für dieses Game nicht mehr zu schlafen. Anstatt halt 48 Spiele durchzuspielen, spielst du halt nur das durch. Spiele ich nur Internet-Wealth durch. Habt ihr vor, es euch zu holen oder habt ihr Bock drauf? Es steht auf der Liste, aber ob ich dazu komme, ich habe noch nie ein Yakuza-Game angefangen. Ich habe mich einfach nie getraut. Ja, weil es so viele sind, ich verstehe das. Ja, und egal, was man sich anschaut dazu, jeder sagt, dass ein anderer Teil ein guter Einstieg ist. Ich muss sagen, für mich gibt es ein festgesetztes Datum, an dem ich es mir bestellen werde. Und das ist der, wann ich wieder anfange, auf der PlayStation was anderes zu zocken als das aktuelle Game. Ich brauche eine Belohnung. Ich würde dir aber empfehlen, bevor du Into the Wolf spielst, spiele Gaiden. Spiel Like a Dragon, Gaiden, The Man Who Erased His Name. Das ist die Vorgeschichte zu dem Game. Aber da muss ich ja so viel ansonsten, dann zu Kiryu wissen. Richtig. Ja, ansonsten bist du nämlich ziemlich lost. Also im Endeffekt musst Kiryu. Du erstmal die anderen 5 Teile vorher durchspielen. 6 Teile. Was nein, sagst? ich bleib eigentlich. Einfach bei Like a Dragon. 27 eigentlich. Eigentlich musst du so spielen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Gaiden und danach Infinite Wolf. Wir treffen uns in der Mitte, ich spiele Gaiden und dann Infinite Wolf. Und den Rest nehme ich mir die YouTube-Zusammenfassung. Das Schöne ist ja, egal welchen Teil du anfängst, meistens starten die auf dem Friedhof und dann kannst du so einzelne Gräber anklicken und dann kriegst du eine Rückblende mit dem, was passiert ist. Ja, perfekt. Das kann scheiße funktionieren. Perfekt. Dann werdet ihr Tekken spielen? Ich habe keine, also nein. Ich weiß nicht, spiele ich nicht. Ich bin, wenn, dann hole ich mir irgendwann mal Mortal 1 Combat. Ich habe Tekken Flashbacks. Also nein, ich werde keine Tekken spielen. Nee, wenn es um 3D-Fighter geht, also in so einer, also wenn es so Klopper ist, die in so einer 3D-Arena stattfinden, also nicht wie Street Fighter, so einfach von links auf rechts, dann ist es für mich schon immer Dead or Alive gewesen, nicht Tekken. DOA oder Mortal Kombat. Aber nur in einer möglichst unzensierten Variante. Ja, Mortal Kombat, da braucht man keine zensierte Variante spielen, nee. Nee, das stimmt. Also ich bin kein Fan von Fighting Games im Allgemeinen. Ich habe ein paar gespielt, aber hauptsächlich nur wegen dem Story Mode. Zum Beispiel die Injustice-Dinger, die habe ich gemocht. Ja, oder Mortal Kombat. Die haben eigentlich immer eine ganz coole Story zu erzählen. Ja, bis auf das letzte habe ich gehört. Das letzte soll richtig kacke sein. Ja, aber Mortal 1 Kombat soll eigentlich wischiwaschi sein, aber ich bin gespannt. Und ja, ich werde nie aufhören, es so zu nennen. Wie Fun-Four-Stick. es ist halt. Es ist halt Tekken, es ist dasselbe wie immer. Das wird dann, es ist. Ja, du liebst es oder du sehr schnell groß es nicht, sein. Ganz einfach. Ja, es wird am Anfang sehr schnell groß sein, es wird in der Community riesengroßen Wirbelwind machen und dann wie Street Fighter 6 einfach irgendwo verschwinden. Ja, in seiner Community. Ja, genau, da wird einfach wieder nur auf Turnieren und in der Community gespielt, ja. Richtig, es ist ja auch, das ist tatsächlich ein Nische-Game. Fighting Games ist eine komplette Nische. Die sind zwar groß im Kommen, aber wenn sie dann irgendwo, das ist dann wie mit... Ja, das Ding ist, entweder du bist halt, wie gesagt, mit Tekken aufgewachsen und es war dein erstes Fighting-Game oder es interessiert dich halt gar nicht. Richtig, genau wie diese, wie zum Beispiel hier ein All Blaze Blue interessiert mich auch absolut nicht. Ich habe noch eine wichtige Fighting-Game-Reihe vergessen, Soul Calibur. Stimmt, ja. Aber da konntest du wenigstens die Equipments und alles noch bauen, also da konntest du dir zumindest einen Kleidungsschrank bauen. Ich weiß gar nicht, ob das in dem jetzt mittlerweile aussieht. Das weiß ich gar nicht. Egal. Was auch dazu gehört, ist Blaze Blue. Mhm. Das ist auch so ein Fighting-Game, was mich persönlich absolut nicht interessiert. Aber Blaze Blue, was das hier drin steht, dieses Entropy-Effekt, das ist ein anderes Game. Das ist so ein Combat-Action-Game. So eine Art Metroidvania, kannst du fast sagen. Mit Abilities. Und wo du halt auch... Nur mit den Charakteren aus Blaze Blue, richtig. Dasselbe geht übrigens auch für Granblue Fantasy Relink. Da ist eine Demo raus. Jungs, spielt die Demo. Die Demo ist gut. Es ist im Prinzip dasselbe System. Ich habe Gameplay dazu gesehen und sah ganz nett aus, ja. Ich kenne den Anime. Es ist dasselbe System... Okay, aber dann noch. Das ist dasselbe System wie Tales. Vom Kämpfen her. Und es hat aus irgendeinem Grund einen extra... eine Art Monster Hunter Arena Modus. Sehr weird. Du hast so einen Hub, wo du genauso einen Hub, wo du bei so einer Quest dann nimmst und die machst du dann und wirst in so eine Arena gedroppt und die jagst so große, hörtest so große Monster. Wie so, weird. Aber okay. Von dem, was ich gespielt habe, ich habe es nur angespielt. Bei Demos ist es immer so, ich spiele die nie lang, weil die versauen mir dann irgendwann die komplette Story und dann gesagt, nee, spiele ich nur ganz kurz rein. Hat Fun gemacht, war okay, werde ich vermutlich irgendwann mal holen, wenn es im Angebot ist, aber so große, so großen Bock habe ich da nicht drauf. Dann Jujutsu Kaisen, Crash Clans, ein Fighting Game. Yay, ist, Jujutsu ist Kaisen. Ist klar, dass das rauskommt, weil Jujutsu Kaisen einfach ein sehr, sehr beliebter Anime ist. Sehr, sehr, sehr, sehr. Gerade im Moment, ja, ja. Und da kannst du die ganzen beliebt, Fans bestimmt. Einfach abgreifen. Ja. Das stimmt, ja. Dann The Legend of Legacy HD Remastered. Das ist ein altes 3DS-Game. Mit diesem Chibi-Fantasy-Game von Atlas. Ja, und es war sackschwer, meiner Erinnerung nach. Es war super bockschwer. Es war bockschwer, aber dafür gibt es ein Remake. Das kommt für die PlayStation, glaube ich. PlayStation, es kommt für alles Switch raus. So Windows. Ja. Nur für die Xbox nicht, aus irgendeinem Grund. Ja, weil ich hatte schon eine Xbox. Fies. Und es ist halt wieder dieses typische Japano-Rollenspiel gehen. Aber ich mag diesen. Das ist so ein Chibi-Stil, den kann ich tolerieren. Der ist okay. Da habe ich nichts dagegen, ehrlich gesagt. Da habe ich auch The Aliens Alive gespielt. The Alliance Alive. Das ist auch so in diesem Stil. Ist auch sehr gut, aber auch bockschwer. Aber gutes Spiel. Dann noch mal Jujutsu Kaisen. Aus irgendeinem Grund. Ist nicht bestätigt, nach welchen der beiden Tage das rauskommt, wa? Anscheinend nicht. Viel wichtiger ist aber, was danach rauskommt. Also, das ist hier. Oh ja. Richtig. Suicide Squad, Kill the Justice. Aber natürlich, da warte ich schon seit Jahren. Da warte ich seit Jahren drauf. Letztes Jahr hast du gesagt, du hast mega Bock drauf, Markus. Da hatte ich auch noch mega Bock drauf. Jetzt habe ich wieder neues Material gesehen. Dann kamen die ersten Screenshots zum UI raus. Also zur, und dann kam das Gameplay. Zum Menü und dann kam das Gameplay. Alles, was ich gesehen habe, hat meinen Bock immer weiter reduziert. Du, ich warte einfach, bis die Zwischensequenzen am Stück auf YouTube sind und schaue sie mir einfach an. wo ich sehr lachen musste übrigens, dass die Leute von Rocksteady, ne? Die Gründer von Rocksteady haben sicherheitshalber schon mal ein nächstes Studio gegründet, weil sie genau wissen, dass das ihr Studio killen wird. Wie kann man seine ganze Reputation so kaputt gehen lassen? Ich weiß, dass Warner gesagt hat, die sollen das so machen, aber ich weiß ja nicht. Aber es ist, indem Warner zu denen gesagt hat, ey, wir wollen Geld mit dem Spiel verdienen, aber wir wollen noch mehr Geld haben. Noch viel, viel mehr Geld. Ja, aber dass Live-Service-Games also quasi tot sind, hat wieder keiner mitbekommen. Ja, Live-Service-Games sind tot und die bringen halt ausgerechnet Live-Service-Games raus. Die einzigen, die Geld bringen, die sind schon längst etabliert. Richtig. Also sprich Destiny, Fortnite und so weiter. FIFA, wenn du es noch mitrechnen willst. Ich meine natürlich EA Sports FC, Verzeihung. Ja, also Football Club. Also Kill the Justice League, von dem, was ich gesehen habe, ist von der Story her finde ich es tatsächlich interessant. Vom Gameplay her absolut nicht. Ich weiß haargenau, ich kenne mich. Du wirst es holen. Ich werde es nicht. Ich werde es nicht spielen, aber ich weiß haargenau, dass ich spielen werde. Also ihr könnt davon ausgehen, dass ich es am Ende des Jahres dann als Platz Nummer 1 meiner schlechtesten Games des Jahres setzen werde. Dann sitzt er da, Warner. Warner. Wir müssen reden. Rocksteady. Wir müssen reden. Weil ich kenne mich. Ich kaufe das Game. Ich weiß haargenau, dass ich mich influenzen lassen werde. Ich kaufe das Game und werde spielen, weil ich nicht dumm bin. Ich weiß das schon. Dennoch, am 2. Kommen wir zum wichtigeren Spiel, ganz genau. Kommen wir zum wichtigeren Spiel. Kommt endlich Persona 3 Reloaded. Oh yeah. Eines der besten Persona-Games mit der besten Story. Meines Erachtens hat es von den ganzen Persona-Games die beste Story. Der 4. ist großartig, der 5. ist großartig, aber der 3. hat meines Erachtens die beste geschriebene Story. Der 3. hat die besten Mädels zum Daten und ab diesem Termin werde ich mich für dieses Jahr zurückziehen, weil ich muss es verdammt oft eigentlich spielen zum Daten. Es ist so ein großartiges Game. Also es hat eine schon sehr, sehr krasse Geschichte. Da passiert einiger geiler Shit. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, wenn ihr Interesse wenn ihr Hunger habt auf ein neues Persona und ihr habt keine Lust gehabt, jetzt die Releases von 3 Portable oder 4 zu spielen und mehr so Bock auf sowas jetzt wie Teil 5, holt euch Teil 3. Um jeden Fall holt euch Teil 3 Reloaded. Und danach Teil 4. Dennoch großartig. Kann ja nicht mehr lange dauern, bis Vera dann auch ein Reload bekommen wird. Deswegen haben sie extra die PSP-Variante released. Von 3, weil sie gesagt haben, wir hätten fast releasen können, haben uns dann aber entschieden, wir machen Reload. Schönes Hintergrundwissen übrigens, das Ding. Reload ist ein Budget-Titel in Japan gewesen. Das Ding hat nicht sonderlich viele Ressourcen gefressen zum Erstellen. Wenn das Ding erfolgreich hat, kriegen vielleicht mehr. Die haben so gesagt, wir liebäugeln mit Teil 2. Wobei ich so sage, Teil 2 Remake wird ziemlich witzig, weil da kam nämlich ein gewisser Herr Fuhrer vor mit Sonnenbrille. Das hätte ich lachen, wenn das wird aber nur bei uns problematisch. Nee, der wurde auch automatisch überall zensiert als Herr Fuhrer mit Brille. Das war so geil. Am 6. Februar, das kommt übrigens direkt als eins der PS Plus Games, Foam Stars. Oder auch, wir haben Splatoon zu Hause. Oder interessiert kein Mensch, Square. Die Leute, die es gespielt haben, finden es gut. Echt? Und, vor allem Splatoon-Fans fahren richtig drauf ab. Die finden es großartig. Ja gut, da ist Splatoon 3 jetzt schon wieder lange genug her. Das stimmt, ja. Ich glaube auch, dass es sich ganz nett spielt, aber es ist halt keins von diesen Games, die mich persönlich in irgendeiner Form interessieren. Das ist bei mir genauso, ja. Ganz kurz noch die Frage, holt ihr euch Persona 3 Reloaded? Ich hoffe doch. Ja, Logo. Hatten wir, glaube ich, gerade vor 20, 30 Minuten drüber gesprochen. dann kommt Helldivers 2, wo ich absolut keine Hoffnung in dieses Game setze, weil das sieht nicht gut aus, meines Erachtens. Oh, es sieht furchtbar aus. Helldivers sieht scheiße aus. Helldivers sieht aus wie ein billiges Starship-Troopers, meines Erachtens. Und ich weiß jetzt schon, dass es passieren kann, dass ich es mir einfach nur hole, weil ich wissen will, ob es so schlecht ist, wie ich befürchte. Helldivers 1 damals, das war kein Ego-Shooter, so wie das Ding jetzt. Das war so eine Art Strategie-Umlauf-Game. Der hier, der jetzt rausgekommen ist, der zweite Teil, ist ein Shooter, soweit ich das gesehen habe. Noch ein Grund mehr, es mir zu holen, um zu bestätigen, wie schlecht es für mich aus meiner Meinung ist. Und dann wird es bei mir auf der Flop-Liste landen. Also ich persönlich find's echt hässlich und ehrlich gesagt auch nicht sonderlich ansprechend, finde ich. Aber okay. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Ich werde es auf jeden Fall nicht holen. Das nächste überspringe ich, weil das ist ein Risen-Game, who gives a shit. was ich mir aber holen möchte, ist Banishers, Ghosts of New Eden, weil das interessiert mich sehr sogar. Habt ihr davon gehört? Nee. Das ist von Dontnod Entertainment developed. Das ist von den Leuten, die unter anderem Life is Strange gemacht haben und auch eins meiner absoluten Favorite Games, Vampire. It's locked, alright. Liebe es. Und das ist ein Third-Person-Action-Rollenspiel. Es sieht aus wie so eine Mischung aus Witcher. Du bist aber es sieht aus wie europäisches Witcher, noch europäischeres Witcher. Sei lieber vorsichtig, womit du es vergleichst. Es sieht so aus. Ich persönlich für mich sah es sehr interessant aus. Bist so ein Ghost Hunter, der so seine tote Frau, die ist ein Geist, die will er halt irgendwie wiederbeleben. Und du spielst ja zwischen zwei Ebenen. Das sieht ganz cool aus. Kann man sich mal einen Trailer zu anschauen? Mich interessiert's. Ich werde es mir bestimmt holen, weil da habe ich irgendwie Bock drauf. Ultros sagt mir nichts. Keine Ahnung. Irgend so ein Metroidvania. AZ sagt mir genauso wie nicht. Biomutant kriegt eine Nintendo Switch-Version. Oh Gott. Oh, weil es ja auf der PlayStation Switch schon so optimiert lief. Ja, es lief auf die PlayStation wieder auch super. Darf ich übrigens lachen, wo ich immer noch lachen muss, ist am 14. Februar, am Valentinstag, kommt Tomb Raider 1 bis 3 in Remastered. Ich lache da immer noch drüber. Damit alle Freundinnen von den Männern, die in unserem Alter sind, auch mal frei am Valentinstag haben. Nee, damit du auch so mal mit einer Frau spielen darfst, dann weinen. Ja. Du meinst natürlich. Ja, genau, richtig. Schatz, wie ging der Nacktcheat nochmal? Schatz, du hast heute frei, ich kehre zurück in meine Jugend. Gunworld Records. Gunworld sind das nicht diese Art Megamans? Ja, ja. Die sind nicht schlecht. Okay. Aber nur halt als Rhythm. Ja, aber die Original Gunvolt-Spiele sind nicht schlecht. Hab ich nie eins von gespielt. Ich habe den ersten, ich habe nur den letzten Boss nicht geschafft, weil du den hart auswendig lernen musst und ich dann irgendwann keinen Nerv mehr dazu hatte. Aber das Spiel an sich ist gut. Okay. Dann ein neuer Teil der Legend of Heroes-Reihe. Juhu! Wohlgemerkt, Trails Through Daybreak kommt bei uns zum allerersten Mal jetzt raus. Es gibt schon einen zweiten Teil, der 22 released wurde. Das Spiel ist übrigens von 21. Ich krieg trotzdem Kopfschmerzen davon, wie viele Legend of Heroes Spiele es gibt. Ja, der hat aber nichts mehr mit jetzt der eigentlichen Reihe zu tun, also mit den der vorigen Teilen zu tun, also mit Trails of Cold Steel 3 und 4. die nochmal für die PS5 released werden am 16. Sondern das ist tatsächlich ein eigener Teil. Ja, was dann aber auch für dich interessant sein könnte. Im Endeffekt musst du, du weißt nie, wo du bei den Spielen anfangen sollst. Ja, das stimmt allerdings. Da brauchst du ein eigenes Spiel. Aber was natürlich auch. Das nächste wichtige Game am 16. Februar ist natürlich Skull and Bones! das Verlustgeschäft für Ubisoft. Können wir bitte darauf hoffen, dass es aus irgendeinem Grund nochmal verschoben wird, einfach nur fürs Meme? Es echt hätte also so lassen. Also es würde zumindest perfekt passen, wenn sie es nochmal verschieben. Ja. Skull and Bones halte ich echt immer noch so für ein Gerücht. Und das ist nicht wie damals, als ich zu Baldur's Gate gesagt habe, es wird eh wieder verschoben. Weil Skull and Bones hat eine gewisse Historie. Ja. Ich hab damals die Alpha gespielt. Als können wir das als, uns bitte alle holen und am Release-Tag spielen und dann für immer vergessen? Nein. Ich gebe da keine 70, 80 Euro dafür aus. Ich hab die Alpha gespielt, ne? Die war grauenhaft. Dann habe ich die Beta gespielt, wo dich irgendjemand die ganze Zeit angeschrien hat und die ganze Zeit nicht die Fresse gehalten haben. Das kannst du übrigens mittlerweile abschalten. Eine der Funktionen, die sie beworben haben. Kein Scheiß. Dann habe ich die aktuellste Alpha gespielt. Dann habe ich die aktuellste Beta gespielt. Jedes Mal, wenn ich das Spiel neu angefangen habe, musstest du ja immer neu anfangen. Es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch dasselbe absolut furchtbar langweilige Ding, was unglaublich beschissen ist, was einfach aus. Dieses Spiel wird keinen Erfolg haben. Natürlich das Spiel wird nicht. Absolut untergehen. Das Spiel wird absolut Flop untergehen. Mit Ansage. Und ja, ja. Die haben das doch jetzt so zu Ende entwickelt, weil sie halt zu lange immer hingeschoben haben und sich nicht eingestehen wollen, dass sie da Scheiße gemacht haben. Weil die Investoren gesagt haben, Leute, wir wollen bitte ein bisschen Geld mit dem Scheiß verdienen. Bitte raus einfach. Oder raus. Um dasselbe zu sagen wie letztes Jahr, wie alt ist die Engine, auf der das basiert? Oh, 10, 12 Jahre alt. Das Schöne ist ja, es gibt noch ein unangekündigtes Assassin's Creed Projekt für dieses Jahr. Da derjenige, bei dem, der das veröffentlicht hat, bei dem Leuten arbeitet, die für unter anderem das Remake geleakt hatten zu Black Flag, wird vermutlich das Remake zu Black Flag sein, was Skull and Bones dann komplett versenken wird. Das wäre jetzt auch mein Kompromiss an dich gewesen, Jürgen. Du kannst Skull and Bones spielen, ich spiele Assassin's Creed Black Flag. Als ob ich mir ein Remake von Black Flag hätte gehen lasse. Oh, Black Flag war so geil. Black Flag aber ist das beste Assassin's Creed nach der Ezio-Trilogie, hands down. Ja, das stimmt. Was für euch vielleicht noch interessant würde, für mich absolut nicht, Mario vs. Donkey Kong. Ja, das kann man sich mal anschauen. Das ist so ein Game, das kann man sich mal mitnehmen. Mich gar nicht irgendwie. Ja, das ist sowas, das kannst du ganz bequem, da spielst du mal zwei, drei Level und dann machst du danach was anderes Game. Genau, das spielst du einfach so nebenbei mit durch. Ja, kann man, das war glaube ich, was ist das, war das nicht ein Titel auf dem Game Boy Advance? Advance oder DS1 von beiden? Ist halt so gemütlich sowas, für mal einen chilligen Abend. Ja. Gibt's Bendeltale, neues League of Legends Story Game, alles klar. Last Epoch, das kriegt endlich sein 1.0 Update. das ist so ein Action-Rollen-Game, so aber Diablo-mäßig. Soll ganz nett sein. Terminator Dark Fate Defiance kriegt eine Windows-Version. Ah, das ist dieses Strategiespiel. Hurra. Dieses Terminator Dark Fate Strategie-Game, wovon kein Mensch wusste, dass es überhaupt erscheint. Was interessant wird für die PS5 und die Xbox, wird King Arthur Knight's Tale. Das ist ein Taktik-Rollenspiel, in dem du eine böse Variante von King Arthur spielst. Das ist richtig schön abgefuckt böse. Das ist auf dem PC schon erschienen, das ist richtig geil, so richtig schön turn-based. Ist so ein bisschen CRPG-mäßig. Es hat eine saugute Story, ist bockschwer und ist richtig cool und richtig interessant. Ist definitiv auf meiner Wunschliste. Auf meiner auch. Ich wollte gerade sagen, wie viele Stichpunkte willst du noch nennen, damit Markus den Mund fest richtig wird? Nee, es ist schwer, es ist taktisch, es hat eine gute Story und das ist schwer. Wusstest du, dass es schwer ist und eine geile Story hat und taktisch und rundenbasiert? Und du spielst den Anti-King Arthur, also. Aber das hatte ich schon vorher. Glücklicher kannst du Markus doch gar nicht mehr machen. Das hatte ich vorher schon auf meiner Most Want-Liste für dieses Jahr. Ja, glaube ich dir. Ja, da habe ich auch gehofft, dass irgendwann eine Konsolenversion kommt. Und die kommt dann jetzt auch demnächst. Finde ich auch sehr geil. Pacific Drive, das ist nächstes. Das interessiert mich. Das sieht cool aus. Das ist ein Upcoming. Ja, das ist so ein. Ja, hab ich Bock drauf. Das ist so ein Survival-Game, wo du ständig von so einem komischen Sturm gejagt wirst und du musst so ein Auto finden, das zusammenbauen und dich dann durch die Gegend fahren. Das sieht cool aus. Ich habe einen Streamer dabei zugesehen, der dürfte das mal anspielen. Sieht geil aus, da habe ich Bock drauf. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und Shin-Chan kommt. Ein Shin-Chan-Adventure. Ja, je mehr Shin-Chan, desto besser auf dieser Welt. Ja. Ich habe was vom Spiel gesehen. Du kannst immer auf Knopfdruck den Po-Boogie-Woogie machen. Allein dafür brauche ich das Spiel. Allein das ist das Geld schon wert. Alles klar, okay, gut. Sons of Forest is the Forest 2. Das kriegt sein 1.0 Update, das heißt, die Story ist damit fertig. Forest ist witzig, ist ein ziemlich nettes Survival-Horror-Game. Ja, ist eines der beliebtesten Survival-Games der letzten Jahre, glaube ich. Richtig, aber ja. Ich habe genug Survival-Spiele gespielt. Ich brauche was mit Story. Es hat eine Story und die Story ist komplett bonkers. Vor allem im ersten Teil. Und im zweiten ist es noch viel bonkeriger. Mal schauen, wie es wird. Das nächste ist so ein Roguelike Deckbuilding Anime Waifu Game. Okay. Erzähl mir mehr davon. Es sind Waifus, aber es sind Deckbilder. Nein, ich bleib da 13 Episoden Fantasy Animes bin. Alles gut, ich bleib da bei Slay the Spire, wenn es um Deckbuilding geht. Alles gut. Dann noch wieder, Shrine of Wonder, noch nicht. Ah, da kommt jetzt die Nintendo Switch Version raus, okay? Ja, könnte ich mir nochmal anschauen. Ich wollte das immer mal spielen, aber kam nie dazu. Aber diese ganzen Roguelikes, wann soll man die alle spielen? Wenn man keine Zeit hat, richtig. Brothers, The Tale of Two Sons kriegt ein Remake. Ist ein gutes Game. Sehr emotionales Game auch. Ja, das Finale hat mich fix und fertig gemacht, Mann. Ich hab's nie gespielt. Ich weiß nur, dass es sehr gut ist, sehr emotional ist. Ja, das dauert aber auch nur 1, 2, 3 Stunden. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber das kann man sich mal snacken. Aber halt die Taschentücher bereit, mein Freund. Und du solltest es tatsächlich in einem stabilen psychischen Zustand spielen. Ja. Okay. Also vielleicht also nicht, wenn du gerade todmüde von der Arbeit kommst. Das ist genau der falsche Richtig. Moment dafür. Für mich aber interessanter, am 28. Star Wars Dark Forces Remaster. Da habe ich Bock drauf. Ich mag Dark Forces. Das ist eins der besten Star Wars Shooter. Damals für den PC. Für Mac gab es noch. Ja, für Dark Mac, Forces habe ich nie gespielt, weil ich nie einen PC hatte. Oh, das war so cool. Das gab es doch für die PlayStation 1 damals. Scheint auf jeden Fall nochmal, kommt auf jeden Fall nochmal ein Re-Release raus. Und es ist im Prinzip, hat das Spiel die Jedi Knight Spiele eingeleitet. Und finde ich cool. Wenn die Erfolg haben mit dem Game, mit Star Wars Dark Forces, habe ich so leichte Gerüchte gehört, dass wir ein Remake von denselben Leuten bekommen, vom allerersten Jedi Knight. Mit den furchtbaren Zwischensequenzen mit den Schauspielern. Ich kann es kaum erwarten. Oh Gott, wäre das gut. Super. Oh Gott, hätte ich so Bock drauf. Dann am 29. kommt das einzige Spiel, was ich da sehe, überhaupt raus. Goblin Slayer, not adware. Ja. Das Goblin Slayer Game muss ich mir unbedingt anschauen, jetzt mal ohne Spaß. Aber ohne Witz, ich werde es mir auch angucken, das Goblin Slayer Ding. Das ist ein Tactical Roleplaying Game, sehe ich gerade. Ja, deshalb habe ich das auch gerade gesagt. Ich habe davon noch gar nicht gehört, aber erstens Goblin Slayer, einer meiner Lieblingsanimes der letzten Jahre. Und Taktik-Rollenspiel kann man immer mal mitnehmen. Bei mir ist der Scherz auch gerade abgeglitten. Ich wollte eigentlich einen Witz machen, aber dann habe ich gesehen, Taktik-Rollenspiel. Warte mal kurz, ich muss das mal ganz kurz googeln. Ich google schon dabei. Es ist, oh mein Gott, ich fange zum Sabbat an. Oh Gott, ich liebe Goblin Slayer. Ich liebe die Charaktere. Ich liebe diese. Oh Gott, ja, Baby. Wenn das Spiel ist. Rundenstrategie. Interessant. Oh, geil. Geil, geil, geil, geil, geil. Oh ja, Moment, es muss kurz auf meine Liste. Passt. Ich muss mir ganz kurz den Trailer reinziehen. Ich skipp da mal ganz kurz durch. Alter, wenn das nur halb so... guck dir mal den Trailer an, Markus. Das müssen die Podcast-Zuhörer jetzt aushalten. Aber schauen die schnell an. das sieht sehr gut aus. Das sieht Alter, das sieht aus wie Triangle Strategy, Mann. Oh ja, Gott, das wird Markus auf jeden Fall durchsuchen. Vor allem, ich liebe Goblin Slayer. Gott, warum hat mir keiner gesagt, dass das existiert? Ich wusste es jetzt nur, weil ich mir irgendwas ausgesucht habe als das Spiel, das wir jetzt dann noch Okay, das steht jetzt ganz, ganz, ganz, ganz weit oben auf meiner Liste. Oh mein Gott. Scheiße. Oh. Also ich schaue jetzt irgend so ein japanisch. Das könnte das durchaus größere Highlight werden als das andere Spiel, was an dem Tag rauskommt. Also mal ganz ehrlich, das wird ein Spiel, das ist sogar ein Anwärter auf eine meiner Top-Plätze in den Top-Listen. Vor allem, es kommt für Windows und für die Switch raus, Freunde, ausgerechnet die Konsole, die am liebsten spielt. Switch, yeah. Also, fuck yeah. Ich glaube, ich habe gerade meine Hose feucht gemacht. Ich glaube, ich habe mehr als meine Hose feucht gemacht. Oh Gott, sabba. Vor allem die Charaktere, wenn du alle kennst. Oh ja. Und jetzt müssen wir leider noch über ein anderes Spiel reden, was an dem Tag rauskommt. Das, ja, Barbella Abyss, richtig. Wir reden über Barbella Abyss. Also das andere Spiel, jeder, das Jürgen meint, das landet auf meiner Flop-Liste. Wir werden es racen. Das wird auf unserer aller Flop-Liste landen. Ja, wir reden natürlich ganz kurz über Final Fantasy VII Rebirth. Es wird erscheinen. So, reden wir über Euphoria The Saga 2. Das ist eine gute Idee, da habe ich auch... Es reicht, dass die Leute wissen, dass es erscheint. Das ist, wir sind unserer Info nachgekommen. Ja, wir sind unserer Pflicht der Info nachgekommen. Ich bin immer noch bei Goblin Slayer. Das ist für mich die Überraschung des Podcasts. Boah, das, gerade. Ja, definitiv. Ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ich habe es jetzt auf meiner Liste ganz weit oben. Oh ja. Und es kommt schon im Februar. Am 29. richtig. Ja, auch der Anfang des Jahres hat er vollgestopft. Übel. Es geht eigentlich. Also bisher ist es für mich eigentlich... Im Vergleich zum letzten Jahr geht's. Ja. Letztes Jahr war ja... Da war's verteilt. Da war's schön verteilt. Nein, letztes Jahr hatten wir schon im Februar irgendwie schon 10 Spiele oder 15 Spiele gehabt, die wir alle haben wollten. Da war kein Platz für Überraschungsspiele. Ja. Also was denn hier noch kommt, Heavenly Bodies, das kriegt eine Switch-Version. Das ist, das gab's mal als PS Plus, soweit ich weiß. Highland of Insight sagt mir nichts. Jawohl, The Political Machine 2024, auf jeden Fall. Government Simulator, fuck yeah. Tokyo Revengers Last Mission. Ja, ist halt egal. Ist halt ein Anime-Prügel. Eigentlich geht's erst im März wieder richtig weiter. Ja. The Outlast Trials, das ist der dritte Teil der Outlast-Reihe. Ja, der erste Outlast war gut, der zweite war absolute Scheiße und Trials ist so ein Mech-Game. Fitnessboxing featuring Hatsune Miku. Oh yeah. Fuck yeah. Dusk Falls interessiert mich tatsächlich. Das ist ein Adventure. Mhm. Wurde gepublished von den Xbox Game Studios, kommt aber dann noch für die PS5. Das soll ganz gut sein. Habe ich gehört. In der Woche nach Goblin Slayer kommt ein Unicorn Overlord. Verdammte Scheiße. Ja. Oh Gott. Der Name davon ist immer noch so dumm. Ich mag diesen Namen einfach nicht. Aber egal, es ist ein cooles Taktikspiel. Ey, das sieht so, sieht so sexy aus. Gott, sieht das sexy aus. Ich habe da so Bock drauf. Ich nicht. Ich mag den Stil nicht. Ich finde den Stil fürchterlich. Wie können die es mit ihrem Gewissen vereinbaren, so dicht aufeinander Taktikspiele zu bringen? Ja, du Armer. Das ist von Vanillaware. Du Armer. Also die Top-Liste dieses Jahres wird sehr langweilig werden. Ja, es ist wie die im Jahr davor. Taktik-Rollenspiel, dann kam dieses Taktik-Rollenspiel raus. Vanillaware ist übrigens verantwortlich für 13 Sentinels, was ein sehr, sehr geiles Game ist. Aber ich hätte halt gedacht, dass Unicorn Overlord an Platz 1 wird. Jetzt könnte es Goblin Slayer werden. Die streiten sich wahrscheinlich drum. Ja, wahrscheinlich. Entschuldige, Stefan, ich bin jetzt Goblin Overlord. Goblin Overlords. Ja, genau. Alone in the Unicorn. Dark. Dann kommt. Da habe ich Bock drauf. Ich habe Bock auf dieses Alone in the Dark. Warte, ich habe diese 5-Minuten-Demo, die 60 GB groß war, runtergeladen und gespielt. Die war wirklich geil. Da hatte ich richtig Bock drauf. Ich hoffe, es gibt Gerüchte, dass es nochmal verschoben wird auf Oktober. Mhm. Ich hoffe nicht. Weil ich würde es jetzt wirklich gerne haben. Und dann kommen schon an einem Tag 3 Spiele raus, die ich haben will. Das ist, ich auch. Also ich finde es unfair. Ja. Der 22. ist im März so der Killer-Tag. Bei mir sind es 2 Games. Dragon's Dogma 2, Princess Peach, Showtime und Rise of the Ronin. Wollte mich eigentlich verarschen, Alter. Das Problem ist, Rise of the Ronin wird unter Dragon's Dogma 2 so leiden, weil Dragon's Dogma 2 ist halt... Es hat eine überraschend große Fanbase, habe ich festgestellt, ja. Ja, Dragon's Dogma hat ein riesengroßes Fanbase. Das war das Schöne... Der Entwickler hat ja auch gesagt, der hat ja selber nicht übergerechnet, dass die Fanbase so riesig ist. Ja, aber die Sony-Fanboys werden Rise of the Ronin schon kaufen. Ja, das sowieso, ja. Aber ich finde es halt schön, wie Dragon's Dogma, wie der Chef der Entwickler, also der Erfinder der Reihe gesagt hat, Ja, Teil 2 nur so lange gedauert, weil keiner an Teil 1 geglaubt hat, bis wir ihnen gezeigt haben, wie groß die Community ist. Nur plötzlich wollten sie Teil 2 machen. Ich bin gespannt auf Dragon's Dogma 2. Ich spiele gerade so ein bisschen den ersten nebenher. Der kostet gerade 5 Euro auf der Switch. Er ist großartig. Der kostet, ich habe ihn durchgesuchtet, den ersten. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf den zweiten. Ich weiß heute noch, wie ich von diesen Krokodilen in der Kanalisation verwirbelt wurde. Oh, ich weiß, wie ich sinnlos Abkürzungen auf der World Map zu Quests gesucht habe und dann overpowered war, weil ich festgestellt habe, abseits der Wege laufen ist nicht intelligent. Ich hab's angefangen und konnte mir einen Tane beschwören. Und da habe ich gesehen, ich kann mir den Level 60 Tane von Markus beschwören, weil er meine Freundesliste ist. Also habe ich ihn eiskalt mitgenommen. Oh. Und seitdem ist das Spiel angenehm. Es ist so lustig, wie du dich durch das Spiel cheaten kannst, wenn die einfach so einen viel zu krass gelevelten Companion da beschwörst. Aber das Schlimme ist ja, er musste nicht mal für meinen hart erarbeiteten, zusammengeschnipselte Killermaschine irgendwelche Ressourcen ausgeben, weil auf der Friendlist er hat mich umsonst. Er hat mich null gekostet, weil er meiner Friendlist hockt. Sehr ja, geil. Das finde ich super. Aber man muss sagen, es ist trotzdem nicht ganz so einfach, weil die KI von dem Game ist echt nicht die beste. Weswegen auch der Charakter von Max auch gern mal rumsteht und mich doof anguckt, während ich von einem Troll zermatscht werde. Naja, hallo, er ist Level 60 und du nicht. Warum sollte er auf dich hören? Macht in Universe irgendwo schon Sinn. Das stimmt, ja. Dennoch, ich freue mich auf Tatsache. Princess Peach Showtime. Nett, dass Princess Peach endlich mal ein zweites Abenteuer kriegt. Es gab ja schon mal eins damit. Und es sieht halt überraschend gut aus, muss ich sagen. Ja, und ich habe so Bock drauf. Sah überraschend okay aus, ja. Ich habe so Bock drauf, sag ich euch. Es sieht überraschend okay aus. Es kann eigentlich nur an seiner Erwartungshaltung scheitern. Ja. Es ist Nintendo. Ich glaube, so hart können sie es nicht versauen. Ja, man weiß nie. Man weiß nie richtig. Rise of the Ronin interessiert mich, weil das kam so aus dem Nichts. Ich meine, es ist von Teen Ninja, cool, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es ist immer so ein bisschen Hit or Miss mit den Games von denen. Aber es sieht schon richtig cool aus. Also ansehen werde ich es mir definitiv. Also von Team Ninja, was hat man da zuletzt? Wulong von Destiny, das war gut. Strangers of Paradise, das beste Final Fantasy seit langer Zeit. es ist so grundsdämlich. Es ist super. Es ist so, als ob... Haben die nicht auch die Dead or Alive-Spiele gemacht oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Ja, haben sie auch. Aber bei Strangers of Paradise, Final Fantasy Origin, es ist tatsächlich so, als ob Deadly Premonition 5 Euro mehr Rabatt hatte. 5 Euro mehr Produktionskosten hatte. Nio 2 ist von denen, also die Nio-Teile, die Dead or Alive-Teile. Es wird Zeit für Dead or Alive 7. Es ist Zeit für ein neues Dissidia. mal schauen. Ich bin tatsächlich gespannt. Das wird, wie die Story wird. Bin gespannt. Holen werde ich es mir mit Sicherheit, weil Samurai ist geil, da stehe ich drauf. South Park Snow Samurai Day. Ist cool. Da habe ich keine Hoffnung drin. Ich auch nicht. Da habe ich absolut null Hoffnung, dieses Game. Ich liebe South Park. Ich liebe die South Park Games. Also halt die beiden zwei Rollenspiele halt, zu rauskamen. Ja. Richtig, ja, also halt das South Park Stick of Truth und The Fractured Butthole. Die waren super, aber das Ding sieht einfach nur aus wie so ein Action-Roleplaying-Prügler und es ist halt eine furchtbare, hässliche 3D-Grafik. Und darauf habe ich keinen Bock. Chia kriegt eine Windows-Version. Chia ist cool. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Kann ich auch nur, to be announced, kommt das noch, ist auch... Kann ich auch immer nur empfehlen, das ist ein schönes Action-Adventure. Ist sehr, sehr gut. Der Soundtrack ist geil von dem Game. Dann kommen wir jetzt langsam in den April. Da kommen wir jetzt langsam in die Zeit, wo es so langsam abschwächt. Ayuden Chronicle. Da habe ich den ersten Teil. Der ist gut. Das ist ein schönes Rollenspiel. Ein schönes Action-Rollenspiel. Kann ich auch nur empfehlen. Das ist der zweite Teil, der dann rauskommen wird. Dann Demon Slayer. Sweep the Board. Das ist ein Mario Party-Klon. Was? Yes. Demon Slayer Mario Party. Das kann nur scheiße werden und deshalb werde ich mir das auf jeden Fall holen. Das kann nur scheiße werden. Und da ich nochmal ein Demon Slayer Fan bin, schaue ich mir das auf jeden Fall mal an. Oh Gott, das ist ein neues Saga-Game. Igitt. Oh, und das kommt für Android, iOS, Switch. Android, iOS, Switch, PS4, PS5. Alles klar, nevermind. Dann, tschüss. Furchtbar. Sandland, das könnte interessant werden. Das ist dieses Akira Toriyama-Ding, ja. Kyoriyama-Ding, richtig, aus dem Dragon Quest-Universum. Meinst du, ich weiß nicht, Markus, holst du das? Ist aus dem Dragon Quest-Universum, ist es nicht. Hm. Das ist, ein eigener Charakter von Akira Toriyama gewesen. Ah, ist ein eigener Charakter, achso, ja, okay. Ja. Ich bin da tatsächlich am Überlegen. Ja, ich muss mir da auch das mehr zu so anschauen. Also bisher hat es mich nicht überzeugt von dem, was ich gesehen habe. Genau, ich will noch ein bisschen was sehen und dann vielleicht, wenn es mal ein bisschen günstig ist, aber wahrscheinlich nicht direkt zum Release. Es gibt eine 250-Euro-Variante mit dicken Steelbook und einem Panzer, habe ich gesehen. Ja, ich auch, aber die werde ich mir nicht holen. Braid kriegt eine neue Version, interessant. Ist so ein Plattformer, wo du die Zeit zurückspulen konntest. Oh, da hat ein alter Freund von Markus und mir damals eine Dissertation drüber geschrieben, sehr witzig. Braid, okay. Braid. 29, ich glaube. Oh, ja, der Stefan war das damals. Ich muss mal kurz was gucken, Braid. Ja, der hat über dieses Puzzle-Game hat er damals eine Dissertation geschrieben. Mit Interview, mit dem Interview von dem Entwickler und so weiter. Ich glaube, 53 Seiten oder so. Ja, stimmt, genau. Da hat er eine Abhandlung geschrieben. Ja. Großartig. Dann kommen wir zum wichtigsten Game des Jahres im 11. Juli. Ace Combat 7! Kommt jetzt nach 4 Jahren auch für die Switch. Yay! Yeah. Es gibt nichts Langweiligeres als Ace Combat. Außer den Game 2-Beitrag davon, der war fantastisch. Okay. dann wieder so ein Anime, Shushin Novel Game. Dann Black Myth Wukong, das ist dieses Dark Souls. Dieses Journey to the West Ding. Ja. Ja, mit diesem Affen-Dude, richtig. Was schon seit 100 Jahren angekündigt ist. Ja, ja. Könnte gut werden. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Das ist von Game Science ihr allererstes Game. Mal schauen, was passiert. Dann kommt endlich wurde angekündigt Stalker 2. Heart of Chernobyl. Was ja eine echt... Es hatte so eine traurige Entwicklungsgeschichte einfach nur. Verdammter Krieg, ja. Verdammter Scheißkrieg, ja. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, es wird besser als Stalker 1, weil das war damals verbuggt und absolut scheiße. Furchtbar verbuggt. Aber die Leute haben es trotzdem geliebt. Genau, der zweite Teil war noch viel verbuggter und Call of Pripyat fand ich eigentlich ziemlich gut. Dann kommt meines Erachtens eines der schlechtesten Games des Jahres raus, Warhammer 40k Space Story 2. Es ist kein Taktik-Game, der es ist ein Shooter. Nein, der erste ist scheiße. Der erste Tast. Der war halt Kacke. Nur schwer, aber nicht Sorry. Schlecht. Ich fand den einfach nicht gut, ehrlich. Also der erste hat mich so aufgeregt. Und jetzt machen sie einen zweiten Teil, den sie 1,5 Jahre verschoben haben, direkt. Also erst im September erst so rauskommt und du denkst so, das Game hat eindeutig Probleme, wenn es da erst rauskommt. Wir werden sehen, was da passiert. Also holen werde ich es mir auf gar keinen Fall, weil ich bin kein sonderlich großer Warhammer-Fan, geschweige denn Warhammer 40k. Wobei ich sagen muss, dass das Game von Owlcat, Rogue Trader... Alter, ist das gut. Damn. Wenn ich sogar das beste Warhammer-Spiel, das ich jetzt gespielt habe. Ansonsten gibt es halt, das sind bis jetzt die Dinge, die announced sind. Die fest einen Release-Termin haben, ja. Ja. Fest einen Release-Termin haben. Da sind wir sehr viel schneller durchgekommen, als ich gedacht hätte. Ja, es ist ja auch nicht so dermaßen viel, so wie letztes Jahr. Ja, letztes Jahr war ja übel. Letztes Jahr war einfach nur insane. Wenn wir dann durch die Liste gehen von den zu Announced-Dingern, da muss man lange scrollen, bis man überhaupt was Wichtiges findet. Ja. Angerfoot finde ich witzig. Da habe ich den Dings gesehen. Du bist einfach nur ein Dude, der alles kaputt tritt. Ist gepublished von Devolver, of course. Devolver weiß, was sie haben. Wenn sie ein dämliches Action-Game sehen, dann wissen die ja genau, das nehmen wir unsere Fittiche. Da schlagen sie auf jeden Fall so. Das könnte witzig werden. Akt 2 kommt raus. Family. Family mit Dinosauriern. Also spannend wird es für mich tatsächlich erst bei C mit Core Keeper. Bei mir mit B, Blue Protocol. Okay. Blue Protocol ist nämlich ein MMO für die PlayStation. Okay. Ein Action-Rollenspiel-MMO für die PlayStation. Die Frage ist jetzt, ob es Bezahlmodell wird oder nicht. Das weiß noch niemand. Ich weiß nur, wenn es rauskommt, werde ich mir das auf jeden Fall holen, auf jeden Fall anschauen. Es sieht zwar aus wie so ein typisches Anime-Gacha-Game, ist es aber nicht. Es ist tatsächlich ein richtiges MMO-Game. Und da bin ich gespannt. Es ist gepublished von Amazon Games und wird gemacht von Bandai Namco Online. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Bin ich dann cool tatsächlich aus. Gespannt, was du berichten wirst. Mhm. Ja, das nächste, was mich interessiert, ist Broken Roads. Broken Roads ist ein CRPG à la Fallout. Okay. Und zwar wie die alten Fallout-Teile. Also wie Fallout 1 und 2. Ich habe bisher noch nichts davon gehört. Ich auch nicht, bis mir dann irgendjemand mal gesagt hat, hey, guck dir mal was zu Broken Roads an. Dann habe ich mir ein bisschen was dazu angesehen und war begeistert von dem, was ich gesehen habe. Kannst du ja auch mal ganz schnell googeln. Kommt demnächst. Also es sollte eigentlich schon längst erscheinen. Ist es aber noch nicht, weil es ein paar Probleme hatte. Aber das ist tatsächlich ein CRPG in so einem Wasteland. Also wirklich aller Fallout 1 und 2. Sieht sehr, sehr geil aus. Du hast auch wieder dieses Reden und so weiter. Alles davon ist gevoiced. Ich hab da richtig Bock drauf. Ich stehe ja tierisch auf solche Games. Was gibt's noch? Cat Quest 3. Cat Quest. Wollte gerade sagen, Cat Quest 3. Ich wusste nicht mal, dass es 1 und 2 gibt. Doch, ich habe beide Teile hier. Ich habe 2 nie gespielt. Ich fand die cool. Ja. Die aber sind richtig niedlich. Das ist so niedliche kleine Klopper. Ist nichts Besonderes, aber kann man echt mal wegsnacken. Vor allem, weil man es in Koop spielen kann. Ja, tatsächlich. Es ist nur ein bisschen drüber, habe ich überlesen. Aber bei mir geht es tatsächlich dann mit Core Keeper weiter. Weil es dann halt für die Konsolen ja, auch verfügbar ist. Bei mir tatsächlich Chicken Police Into the Hive. Echt? Das ist der zweite Teil von Chicken Police Painted Red. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, der extra klasse, weil es so dämlich ist. So bescheuert ist. Ist es nicht das, wo das die einfach diese Hühnergesichter auf die echten Menschen gepflastert haben? Ja! Es ist so dumm. Ich liebe es. Es ist völlig bescheuert, das Game. Das ist ein gutes Spiel gewesen. Das war witzig, unterhaltsam, Film-Noir-Style mit Hühnern und Hühnerpolizisten. Es ist so gut. Das ist der zweite Teil, der dann rauskommen wird irgendwann. So, jetzt aber Markus, Core Keeper. Nein, auch noch nicht. Clock Tower. Was ist los mit dir, das nächste. Alter? Lass ihn doch mal reden. Nein, Stefan hat so viel Interesse an Spielen, von denen ich noch nicht gehört habe. Ja, Clock Tower ist ein altes Survival-Horror-Adventure. Davon gibt es vermutlich eine Neufassung. Das ist aus Japan gewesen, das ist richtig geil gewesen. Da gibt es so ein Dude mit einer großen Schere, der verfolgt dich die ganze Zeit. So ein kleiner Fettzeig mit einer großen Schere, der verfolgt dich. Sieht unglaublich dämlich aus, aber das Spiel ist gut. Kann ich nur empfehlen. Jetzt zu Core Keeper. Naja, was willst du jetzt bei Core Keeper groß sagen? Die meisten kennen das als Adventure wahrscheinlich schon. Es ist eigentlich kein Adventure, finde ich. Ja, eigentlich nicht. So sie packen es aber. Für mich fällt es unter die Sparte, ich spiele es genauso wie jedes Farming Sim. Für mich fällt es unter die Sparte, ein neuer Versuch, Stardew Valley endlich loszuwerden aus meinem Gehirn. Ja. Aber im Endeffekt finde ich die Mechanik irgendwie ganz cool, dass du irgendwie so im Zentrum so einen Chor hast, die darum dann quasi deine ganzen Anlagen aufbaust, Farms, Produktionen und es auch im Koop spielen kannst. Und da freue ich mich schon riesig drauf, wenn ich es auf Konsole spielen kann. Ja, da finde ich auch gut, weil das kommt dann endlich in der fertigen Fassung raus und dann kriegen sie es auf die Konsole raus, was ich auch cool finde. Ist übrigens ein deutscher Entwickler. Das wusste ich gar nicht. Ist ein deutscher Entwickler, die das gemacht haben und finde ich cool, dass das jetzt dann auch für die Konsole kommt. Corpse Party 2. Das sind auch Digital Novels, mit denen ich noch nie was anfangen konnte. Corsairs, Battle of the Caribbean, einfach neues Pirates quasi, da habe ich Bock drauf. Corsairs? Direkt unter Corsairs, die Korsaren, Corsairs, was auch immer, Battle of the Caribbean, das sieht aus wie Pirates von Sid Meier. Es ist, ja, schon ein bisschen, ja. Nur mehr strategiemäßig so ein bisschen, ja. Ja, das könnte ganz cool sein. Weil ich habe gerade gesehen, dass es von Microids ist und die Spiele von denen sind nie komplett scheiße. Also was sie publishen. Was haben die gemacht? Also was die haben diese ganzen... Hier, dieses Asterix Slap Them All, diese ganzen, dieses Masupilami-Spiel, dieses Schlümpfe-Spiel, die sind alle nicht überragend, aber auch nicht scheiße. Deshalb, und ein neues Pirates-Spiel, einmal pro Dekade kann man immer gebrauchen. Ach, das gute Pirates von damals, ich erinnere. Oh ja. Dann Deathbound ist so ein Action-RPG, also so ein typischer Dark Souls-Klon wieder. Dann, was mir noch anfühlt. Oh, Xenoverse 2 schon wieder. Wir wollen jetzt eigentlich noch irgendwie releasen. Da reicht es irgendwann langsam auch mit den Re-Releases. Weil Hauptsache sie bringen mal wieder ein Dragon Ball Spiel raus, ja? Ja. Ich glaube, das wurde öfters released als Skyrim. Nein. Was war Dungeons of Hinterberg nochmal? Das klingt abgefahren. Ah, das ist Dungeons of Hinterberg. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Es gibt ein Hat das irgendwas mit Dungeons of Naholbeug zu tun? Nee, absolut nicht, nein. Dungeons of Hinterberg. War das? Ja, genau, das war das, was mit dem Schwert und dem Reiseführer bewaffnet. Tust du ein idyllisches Alpendorf, Hinterberg, erkunden und entfesselst Magie, die sich in den Dungeons verwirkt. Meister Magie, löse Rätsel, bezwinge Monster und alles, aber nicht. Kommt für PC und so ein Xbox, kann ich eh nicht spielen. Ja. Sieht nach so einem ganz netten Action-Adventure aus. Oh, EDF 6. Yay! Earth Defense Force. Ja, entweder man steht drauf oder nicht. Es sind dumme Action-Baller-Games. Ja, es ist einfach so ein Hirn ausschalten und alles wegpusten, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Ja, selbst was auf dem Baum ist. Dann Eden Genesis, das sagt mir, glaube ich, auch noch irgendwas. Das war so ein auch so Fast-Paced Metroidvania Rumlauf- und Backballer-Game. Ansonsten Fantasy Life, das könnte, glaube ich, deine Freundin interessieren, soweit ich weiß. Das ist, glaube ich, das Spiel, auf das sie dieses Jahr am meisten hinfiebert. Das ist das Spiel, wo sie auf dem 3DS, den Vorgänger, hat sie kein Spiel mehr gespielt als das. Ehrlich? Cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr sie den ersten Teil vergöttert hat. Und als dann auf der Nintendo Direct der Nachfolger angekündigt wurde, ist sie fast vom Sofa gefallen. Sehr nice. Final Fantasy 14 kommt endlich für die Xbox. Schön, dass es jetzt auch für die Xbox rauskommt. Ja, cool. Schaden tut's nicht. Flintlock, das war das, auf was ich noch sehr gewartet habe. Das sah cool aus. Da hast du so eine cool aussehende Figur gesehen und die konnte so Viecher beschwören. Das sah sehr actionlastig aus. Von Kepler Interactive, was haben die gemacht? Die sind für Sifu verantwortlich. Scorn, Chia, haben sie gepublished. Cat Quest 3, Pacific Drive, das sind halt die Publisher davon. Die Entwickler sind A44 Games. Die sind neu. Das sind neue Entwickler. Interessant. Könnte was werden? Wir werden sehen. Ja, Ashen haben sie gemacht. 2, da war der erste Teil nicht schlecht, meines Wissens. Die hatten Ashen gemacht. Ashen war cool. Sorry, Ashen ist so ein kooperatives Action Ding, so ein bisschen Dark Souls. Das war ganz nice. Frostpunk 2 oder auch mit Faschismus zum Sieg. Wobei es hier ja, tatsächlich, so nein, gewinnen. Diesmal geht es gar nicht um Faschismus, sondern diesmal gibt es so eine Art Demokratie, so Pseudodemokratie. Es gibt einen gewählten Stab geben, mit dem du dich abstimmen musst. Und dann gibt es natürlich auch wieder moralische Schlupflöcher wie Bestechung etc., dass sie doch tun, was du willst. Also wie Demokratie halt. Also ein Kumpel, der es damals gespielt hat, hat das Spiel nur einmal durchgewonnen, weil er alle Erwachsenen hat daheim gelassen, hat die Kinder in die Minen geschickt und dadurch hat er gewonnen. schön. Das nächste halt, was natürlich auch, wir haben hier das Game des Jahres, G.I. Joe, Wrath of Cobra. G.I. Joe. Und vor allem ist ein Beat'em-up, also ist das jetzt kein Fighting Game, sondern wirklich ein Sidescroller Beat'em-up dann, oder? Es ist ein Sidescrolling Beat'em-up, ja. Du Scheiße. Richtig. Das müsst ihr uns alle holen, damit sind wir noch ein Spiel für die Flop-Liste. Auf jeden Fall. Was wir noch ins Auge ist Greedfall 2. Ganz kurz, nur für den Namen. Go, go, Town! Nur für den Namen. Go, go! Town Building Simulator. Ist vielleicht ganz entspannt zum nebenbei zocken, aber hole ich mir wahrscheinlich nicht. Wer weiß, ja. Was hast du gerade gesagt? Greedfall 2. Greedfall 2, ich bin den ersten Teil geil. Der erste Teil. Den hatte ich mal angefangen, aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, nicht weitergespielt. Aber es war eigentlich ganz ich hab den, zwei, der also ging so Mass Effect-mäßig, ne? So vom Dialog. Ja, vom Dialogs- der war scheiße lang. Der war scheiße lang. Der war überraschend lang, das Game. Und hatte einen der besten Sätze, die ständig wiederholt wurden. I put poison on my blade. Let's go! I put poison on my blade. Let's go! Super. Ist wie mit Dragon's Dogma. Wenn sie dich anschauen. It's weak to fire, Arisen. Ich weiß. Das hast du mir schon zum 100. Mal gesagt. Inazuma Eleven, das ist auch so eine Reihe, die nie sterben wird, glaube ich. Wie viel brauchst du für Greedfall? Ungefähr 40 Stunden. Wenn nicht 50 wahrscheinlich. Geht noch. Inazuma? Was ist das? Inazuma 11, das ist Anime-Fußball. Das ist halt nur sowas, das gibt's schon ewig und das hört nicht mehr auf. Es funktioniert. Also das so. Ja, genau. Ja, vor allem, weil Tsubasa sowieso besser war und selbst die Kickers waren besser. Ja, die Kickers. Ich mag Tsubasa lieber als die Kickers. Ja. Verzeih mir, Markus. Ja, ich bin einfach mit Kickers früher groß geworden, deswegen. Ja, ich doch auch. Ich kann euch beruhigen, aber ich mag Tsubasa trotzdem nicht. Lieber. Ja, ich habe einfach mit Tsubasa so ein bisschen die Leidensgeschichte, weil es einfach der bessere Anime ist, wenn man es mal objektiv betrachtet. Ist halt Kickers irgendwann nicht mehr fortgeführt worden, weil er nicht genug Attention bekommen hat. Ja, das Problem ist, dass Tsubasa ihm die Attention weggenommen hat, sehr richtig. Ja. Ich kann euch beruhigen, ich mag beides nicht. Oh, Kingdom Come Deliverance für die Switch, das kann ja nur gut werden. Kingdom Come Deliverance. Soll ich es nochmal probieren? Auf der Switch, so bitte. Game. So ein gutes Spiel. Aber doch nicht auf der Switch. Ich hatte so schon meine Probleme. Vielleicht ist mein Bug-Magnetentum plus Switch, also Minus und Minus gibt Plus und so. Vielleicht kann ich es dann mal spielen. Aber nicht zu vergessen, es kommt ja auch wieder ein neues Kingdom Hearts. Das ist bei Kingdom Hearts bis die Link. Für nur für iOS und Android. Nein, danke. Und pass auf. Im April 2020. Square Enix revealed Kingdom Hearts with the Link was in development for iOS and Android devices is a set in Scala at Kaleum between the events of Union X and Dark Road. Das sind die beiden anderen Handyspiele. Bin gerade über was anderes gestolpert. Zwischen den beiden. A closed beta was set for 2022. However, it was delayed. Das sind ja alles die jungen Jahre von dem Meister, ich habe den Namen vergessen, und wie er also halt von der Dunkelheit immer weiter verführt wurde. Also ich weiß nicht, was die haben. Nach Teil 2 hat es irgendwie aufgehört. Ich weiß, es sind alles so verschwommene Dialoge, die ich da immer höre. Ist komisch. Nach Teil 2 gab es nur noch Birth by Sleep. Ja, das Problem ist, ich folge dem YouTube-Kanal, der die ganze Story aufdröselt. Deshalb weiß ich sogar grob, worum es geht. Sehr weird. Ja, Markus, was ist denn aufgefallen? Nee, ich bin weiter unten über was anderes gestolpert, weil wo ich weitaus mehr Spaß dran hätte. Little Nightmares 3. Jawohl, auf jeden Fall. Lollipop Chainsaw Repop. Schon wieder, da haben wir doch letztes Jahr schon drüber gesprochen. Ja, aber das hat eine interessante Geschichte. Ja, pass auf, das hat eine interessante Geschichte. Lollipop Chainsaw Repop sollte erst ein Remake werden. Wird aber jetzt ein Remaster. Da die Leute gesagt haben, das, was ihr da macht, ist scheiße. Wir möchten dasselbe gern einfach nochmal haben. Ja, aber ich hatte eher die Hoffnung drauf, dass sie einfach das Character Model noch ein bisschen auf die aktuelle Engine hochbringen. Machen sie. Das wird komplett überarbeitet, nur hübscher. Richtig hübsch dann in der neuesten Grafik. Ja, das wird dasselbe Game, nur hübscher. Das ist alles. Ich will aber dieselben Achievements wieder haben. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich kannst du wieder unter den Rock gucken. Ich guck nur unter den Rock des Achievements wegen. Richtig, genau. Dann Lord of the Rings Moria Returned. Ist ja schon raus. Die Leute sagen, dadurch, dass jetzt gepatcht ist, funktioniert's. Meines Wissens ist es völlig okay, aber nichts Besonderes. Ja. Ich warte mal ab, bis es im Deal ist für so 20. Da kann man doch auch hier Deep Rock Galactic spielen. Rock and Stone! Rock and Stone! Luigi's Mansion 2 HD Nintendo hat keine Ahnung von Remakes. Boah, alles Spiel ist das hässlich. What the hell? Das ist ein 3DS-Spiel gewesen, was erwartest du denn? Das ist ein 3DS-Spiel, aber ich freue mich drauf, auch wenn es hässlich aussieht. Ich freue mich einfach. Ja, mehr Luigi's Mansion ist immer gut. Ja, richtig. Ja, wir hätten da gerne auch noch Teil 1 Nintendo. Vielen Dank, nicht nur Teil 2, aber. Dass das nicht wie bei Pikmin gleich 1 und 2 kommt, finde ich auch bescheuert. Ja. Was wird's machen? Was sonst noch interessant ist? Memories of Snoo, okay, nicht. Ich habe eigentlich erst Snoo gelesen, das fand ich dann viel lustiger. Memories of Snoo, nice. auf jeden Fall der Microsoft Flight Simulator 2024 ist das wichtigste Game des Jahres. Mhm. Yes. Auf jeden Fall. Was? Musoku Tensei Jobless Reincarnation Quest of Memories. Da bin ich gerade auch hängen geblieben. Vor allem, es soll ein Rollenspiel werden. Was ist das denn? Es soll ein Rollenspiel werden. Es ist ein Light Novel. Ja, es ist ein Light Novel, okay. Aber da gibt es zigtausend Mädels, die wieder auf den Hauptprotagonisten stehen, also könnte es theoretisch ein Dating-Sim werden. Neptunia Game Maker. Oh ja. Octopath Traveler 2 kommt für die Xbox, sehr schön. The game that no one played last year, sadly. Leider Gottes. Ja. Paper Mario, The Thousand Year Door, da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Das könnte tatsächlich ein Contender auf Spiel des Jahres werden, von allem, was ich höre. Ich habe den gelben Teil gespielt. Da habe ich so Bock auf das und Game. Und alle, die das Spiel gespielt haben, lieben das Spiel mehr als ihre eigene Mutter. Das ist total krass. Ja, das stimmt. Ist halt da immer noch die Frage, ist halt gespannt. Noch nicht revealed, wann es rauskommt. Ja, da wird jetzt im Februar ein Nintendo Direct kommen, weil immer im Februar ein Nintendo Direct kommt und dann werden sie revealen, wann es kommt. Es gibt Gerüchte, dass es vermutlich released wird im Sommer dieses Jahr. Yay, die beste Zeit, um sich bei 35 Grad hinter die Switch zu setzen. Fuck yeah. Juck mich nicht. Vor den jedes, Ventilator. Jedes Wetter ist gut zum Zocken. Vor den Ventilator natürlich, ja richtig. The Plucky Squire, das ist das Boah, sah das, auch das könnte auch richtig so. Geil sein. Das könnte richtig, richtig ja. geil sein. Das sieht nach einem netten Game aus, finde ich, The Plucky Squire. Wo du so aus so einem 3D-Buch rausschüppst und so weiter. Das sieht ganz witzig aus. Ansonsten. Rivals 2, sagt mir nix. Oh Gott, Romans of the Three Kingdom 8 kriegt ein Remake. Und das ist PlayStation 2. Aber wo wir eben bei Plucky Squire waren, möchte ich nochmal an RPG Time The Legend of Wright erinnern. Ja. Ja, das war gleich dasselbe, so ähnlich, ne? Das war, das ist halt, das, wie gesagt, ich kann, wie schon damals, als ich noch jünger war, schon mal erläutert habe, das ist so ein schönes, mit Herzensblut gemachtes Spiel. Schaut es euch bitte an, Jungs, ich will endlich mit jemandem darüber reden können. dann kommt Plucky das zweitschlechteste Spiel des Jahres. RPG-Time, wollte ich nur sagen. Okay, danach kommt das zweitschlechteste Spiel des Jahres, Setsuna Saga Hellblade 2. Weil Setsuna Saga's Hellblade war ein absolutes Kack-Game. Hast du Sam & Max Remastered jetzt echt übersprungen? Furchtbar. Ja, weil es der Devil's Playoffs ist. Das ist Season 4 nur Remastered. Die war nicht mehr gut. Season 1 war die beste Season, fand ich, von den Telltale Games. Ja, Hellblade 2 kann mich mal weiter. Shadow of the Ninja. Sag mir auch was. Ja, das sieht nach einem alten Plattformer aus, ein Re-Release. Shadow Wars ist so ein Kartengame, das kriegt dann auch neue Sachen. Das gibt es seit 2016 schon. Es gibt ein neues Shanty. Interessant. Shantae Advance, das ist das Remake, von dem alle dachten, dass es nicht mehr nochmal zurückkommt. Da hieß es, dass irgendwie der Gamecode verloren gegangen Advance-Game ist, damals, aber, ne? er ist doch, ja. aber er ist doch wieder da und wurde jetzt nochmal leicht aufgehübscht, wieder neu gebracht. Bin nicht so der Fan von den. Oh, ich mag Shantae, das ist ganz charmant. Spy X Anya Game, who gives a shit? Oh Gott, vor allem auch noch Spy X Anya, weißt du. Ja, ja. Wenn sie ja. schon zu dem Anime was Nur machen, dann einfach so richtig zum Anime und nicht zu einem der nervigeren Charaktere. Ja, aber die Leute lieben halt aus irgendeinem Grund entweder Yor oder Anya. Ich bin Team Yor, aber Anya geht mir ich so bin, ein bisschen Ich bin eigentlich, was den Anime an sich angeht, Team Lloyd. Lloyd ist ja sowieso mit Spitze D1, aber wenn es um die Mädels geht, von ja, den wenn zwei nicht Teams, für Yor die sich ist, dem kann ich auch nicht helfen. Ne? Anya ist einfach nur nervig. Ich habe die erste Folge gesehen, Anya ging mir auf den Sack, also habe ich auch gehört. Star Wars Outlaws, der Anime wird auch erst gut, wenn der Hund mit dabei ist. Mhm. Das habe ich auch gehört, ja. Star Wars Outlaws, da habe ich Bock drauf. Da habe ich extrem Bock drauf. Das ist so das krasseste Hit-or-Miss-Potenzial dieses Jahr, glaube ich. Ubisoft, ich hasse euch, weil egal wie es wird, ich weiß genau, ich kauf's mir. Weil ich stehe auf diese beschissenen Games zu diesen Arschlöchern, das kann nicht wahr sein. Ich hoffe, sie findet kein Lichtschwert, sie findet keine Macht, sie hat nicht irgendwelche Machtaffinitäten, sondern einfach nur ein Outlaw, der durch die Gegend fährt und Leute umbringt und Scheiß findet und sich Sachen anschaut. Das ist alles, was ich von dem Game will und ich hoffe, das kriege ich. Bitte um Himmels Willen, lass sie kein Lichtschwert finden. Alles um aller Himmels Willen. Solo. Ja, genau. Ich möchte einfach nur, richtig, du spielst im Prinzip bald nicht nur ein Solo. Genauso möchte ich das Game bitte haben, fertig. Star Wars Hunters, Android, gibt's shit. Stellar Blade, das war Das sah interessant aus, das Stellar Blade. Daran erinnere ich mich noch. Das ist. Ist nicht von so einem chinesischen Entwickler gewesen? Von Shift Up, um genau zu sein. Das war. Das war doch dieses Spiel, was so unglaublich krass aussah beim ersten Trailer. Oder habe ich das falsch im Kopf? Ja, gibt's. Ja, ja, das soll dieses Jahr rauskommen. Das soll dieses Jahr rauskommen. Das sah richtig geil aus. Völlig beklopptes Gameplay. So halb Dancing, halb Fighting. Das sah cool aus. Das ist auch in Most Anticipated Game auf dem PlayStation Hauptding gerade zu sehen. Tales of the Shire, A Lord of the Rings Game. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich gesehen, hier Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem kriegt ein Game. Ja, Untitled Game, finde ich großartig. Untitled Game. Ja. Das braucht keiner. Ja, ich habe den Film immer noch nicht. Ich habe die Blu-ray hier, aber ich habe es immer noch nicht geguckt. Ja, ich weiß, du findest ihn scheiße, aber ich muss ihn mir noch angucken. Der schlechteste Turtles-Film. Da sind die von Michael Bay besser. Müssen wir auch scheiße. Noch angucken. Und dann sitzt man nachher hier. Oh, also so schlecht fand ich ihn gar nicht. Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Ja. Euer Ernst? Das Ding ist tot. Abwarten, das Ding ist so tot. Ja, es hat seine... Was hat es gewechselt? Den Schreiber hat es gewechselt, den Entwickler hat es gewechselt. Den Creative Director haben sie, glaube ich, sogar zweimal gewechselt. Das Spiel ist, das ist toter als tot. So, jetzt habe ich euch auch wieder eingeholt. Ist ja ganz schön nach unten gesprungen. Visions of Mana. Ja, ist ja Schrott. Das könnte geil werden. Das ist das neue, das ist das neue Mana-Game. Da bin ich auch gespannt. Da sah der Trailer aber richtig schön aus. Das ist ein Square. Abwarten, einfach abwarten. Nein. Nein, dann... Ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass es schlecht wird. Vielleicht finde ich es dann okay. Das ist halt Square und ich habe Angst vor Square mittlerweile. Ich sag ja, geh davon aus, dass es schlecht wird. The Wolf Among Us 2, der kann du vergessen, dass es so scheint. Es ist tot. Es ist auch tot, ja. World of Goo 2, finde ich sehr geil. Habe ich den ersten Teil damals irgendwie verpasst, aber das haben damals schon alle gefeiert. Ich habe das ist eins der ersten großen Indie-Games gewesen damals. Saugeiler Soundtrack, richtig cooles Gameplay, das hat mega Spaß gemacht. Das habe ich damals gern gespielt. 2008 war das. Mein Gott, sind wir alt. Dann geht's schon zu Z. Es fehlt mir zumindest die nächste Erweiterung von World of Warcraft, die rauskommen wird. Die interessiert gern. mich tatsächlich diesmal schon, weil ich habe dafür schon bezahlt. Deswegen will ich sie mir auch ehrlich? Angucken. Es war billiger, die Erweiterung, die nächste Erweiterung gleich mitzukaufen, als Dragonflight zu kaufen. Ja, lol. Autsch. Dann Zenless Zone Zero. MiHoYo, Waifu. Ich werde es vermutlich spielen. Ich kenne mich. Ich mag meine Anime-Waifu-Gachas. Was soll ich machen? Videogame-Filme stehen hier noch. Borderlands. Ja, schauen wir mal. Also erstmal Knuckles. Kann mich mal. Weil der vor allem wird ja nicht gesprochen von Idris Elba oder so. Ja, Katastrophe. Fallout-Serie sah vom Trailer aus geil aus. Mal schauen. Borderlands wird kacke. Ja, es ist so ein Flop wieder mit Ansage. Es ist so kurz. Du kannst der, an Borderlands also erst, niemals mit einem Film rankommen. Ja, erstens mal, du erinnerst dich hier noch an Tiny Tina, ne? Ja. Du weißt, wer Tiny Tina ist, ne? Weißt du, wer sie im Film ist? Im Film ist sie die Tochter eines Executives, die gerettet werden muss. Was? Ja. Was? Ja, das ist Tiny Tina. Das hat nichts mehr mit Tiny Tina zu tun. Bingo. Das ist der Plot des Films. Okay, also nicht nur Flop mit Ansage, sondern Studio-Schließung mit Ansage. Das ist der Plot des Films. Ja, Sonic 3 brauchen wir nicht drüber reden, der kommt. Nee. Der kommt? Ja, leider. Dead Cells, Animated Series. Könnte gut werden, vielleicht auch nicht. Devil May Cry bekommt schon wieder ein Anime, okay? Ja. Und Tomb Raider bekommt einen Tomb Raider bekommt auch einen Netflix. Tomb Raider bekommt eine Netflix-Serie. Ja, das ist von Devil May Cry doch auch. Netflix schnappt sich wohl gerade alles, wo sie Lizenzen bekommen. Ja, hey, wir hatten Erfolg mit One Piece. Hey, was haben wir noch so rumliegen? Dass sich noch keiner Naruto gekrallt hat. Moment, also mit One Piece, da haben sie ja ganz andere Actions abgezogen, weil sie mit dem Live-Action Erfolg hatten. Da haben sie sich jetzt die neue Staffel ab Egghead Arc eingekauft, der bei ihnen 2 Wochen nach Crunchy ausgestrahlt wird. Nice. Es läuft nicht im Simulcast, ja. Ja, und Die Folgen sind zur gleichen Zeit, wie die rauskommen, sind sie auf links verfügbar auf Netflix. Nein. Netflix bekommt sie 2 Wochen nach Crunchyroll. Nein, die sind jetzt schon verfügbar. Ich hab's doch vorhin gesehen. Die neueste Episode, und das ist angekündigt sogar von Crunchyroll, weil die Lizenz an Netflix verkauft haben. Netflix darf die neueste Episode 2 Wochen nach der Ausstrahlung bei Crunchy bekommen. Was sie jetzt haben, sind alle Egghead-Folgen ab 1000 irgendwas bis zur aktuellen. Ja, hätten die nicht die kompletten Anime haben können, hätte ich sie nicht durchwünschen können nochmal. Nein, weil die haben auch nur OMU. Also es ist auch nur OMU, weil Attack Art gibt es nur OMU. Aber was sie dafür machen, sie bringen jetzt einen Remake von One Piece raus. Von das weiß ich, ja, das habe ich gehört. Das kommt auch noch. Von einem anderen Studio, ja. Genau, von einem anderen Studio. Und was noch kommt, ist quasi eine Vorgeschichte in derselben Welt, die sie sich auch eingekauft haben. Weil Ding hatte Erfolg. Zu den ganzen Games. Auf was freut ihr euch eigentlich am meisten, wenn ich frage? Goblin Slayer. Okay, gut. Sorry, aber das hat mich so kalt erwischt. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet und es sieht der Trailer. Also, ich bin hier orgasmisch dran gesessen. Bei mir ist es Persona 3 und Infinite Wealth. Ja, also Persona 3 steht auch auf meiner Liste, definitiv. Peach freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Und hier Paper Mario 2. Ja. Ich würde tatsächlich sogar noch Luigi's Mansion draufpacken, wenn es denn kommt. Underdog, vielleicht noch das Shin-Chan-Spiel. Das aber auch nur wegen dem Pro-Woogie-Woogie. Ich weiß ja, was das ist. Das ist so ein Chill-Game. Das ist so ein reines Abschalt- und durchlaufendes Spiel. Das ist so. Da gab es ja schon mal eins, so eine Art Stardew Valley, glaube ich, vor ein paar Wochen. Vor ein paar Jahren. Und das ist so die Fortführung davon. Ja? Das ist ein reines so Sommerferien-Chill-Spiel, aber das könnte ganz nett sein. Halt für Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Also, es wird ein verhältnismäßig ruhiges Jahr, sagt man es mal so. Also, im Vergleich zum letzten definitiv. Vielleicht letzten Jahr sind die Tür. Ja, es wird verhältnismäßig ruhig. Hey, das gibt uns mal die Chance, den ganzen anderen Scheiß zu spielen, der bei mir immer noch eingepackt liegt. Ich meine natürlich was. Ich hab hier so lächerlich viele Spiele von letztem Jahr noch. Das ist nicht mehr witzig. Ja, das ist echt nicht mehr witzig. Aber ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass das dabei bleibt. Nein, allein ich habe ich ja schon vorhin erwähnt. Im Februar kommt die Nintendo Direct. Da werden wieder 5 neue Spiele angekündigt werden. Alleine, die ich dann spielen will. Ja, und dann ist es ja oben. Also der Killer für mich dieses Jahr wäre, wenn jetzt noch mein Rune Factory angekündigt würde. Ich meine, dieses Jahr wird wahrscheinlich dann auch soweit sein, dass endlich der Nachfolger der Switch angekündigt wird. Für Ende des Jahres dann. Vermutlich laut Gerüchten September soll sie erscheinen sogar schon. Ja, die soll schon seit 5 Jahren jedes Jahr erscheinen. Aber es ist so, ja, es fühlt sich dieses Jahr so langsam richtig an. Ja, das schon. Aber laut Datenleaks wird sie groß angekündigt auf das Summer Games Fest und kommt dann im September irgendwann. Ja, aber drei, vier Monate sind zu knapp. Wir werden sehen, mal gucken, was uns dieses Jahr noch erwartet. Auf jeden Fall ist ein Haufen geiler Stuff angekündigt, den wir auf jeden Fall uns selbstverständlich kaufen werden. Ich kann jetzt schon kaum erwarten, wenn ich dann sage, ich werde mir Suicide Squad nicht kaufen und ich habe dann trotzdem die 100 € Fassung rausgegeben. Ich kenne mich, egal. Ich warte schon auf den Cast, den wir zwei zusammen machen werden. Über das Geld. Ich kenn's, du regst dich auf und dann denke ich mir, jetzt muss ich aber ausprobieren. Markus, soll ich's dir leihen? Ja, klar, mach mal. Oh, ich hab's mir jetzt schon gekauft. Ja, ups. Das wird schon mal passieren. Ups. Der Klassiker. Katastrophe. Ja, Katastrophe. Freut euch dieses Jahr auch auf noch einige wunderbare Folgen unseres Podcasts, unserer mehreren Podcasts, die wir dann noch raushauen werden. Da wird noch so einiges auf uns zukommen und vor allem dieses Jahr kommt Folge 100. Das wird interessant. Ich habe schon ein paar Ideen. Mal gucken, was ich davon umsetzen werde. Was auf jeden Fall noch kommt, sind wieder Soundtrack-Casts, das verspreche ich euch jetzt schon. Wir danken dir im Voraus. Einer ist schon in Planung, einer ist schon in Vorbereitung. Oh, einer ist also schon in Mache. Check. In Vorbereitung heißt, ich muss wieder ein Intro zusammen basteln. Also das, Musik das, das und so. Wenn das, das, alles, ja, wenn das Intro steht, muss er ja nur noch die Lieder zusammensuchen. Das kriegt er schon hin. Die Lieder dauern nicht so lange wie das Intro, witzigerweise. Das Intro ist immer das, was am längsten dauert. Das sind nur so das, was am längsten, ob ich das eigentlich richtig hingekriegt habe und was ich mir, wie es halt genau klingen soll. Auf jeden Fall freut euch dieses Jahr auf einiges. Das wird noch sehr interessant. Freut euch auch auf die natürlich Marvel-Casts, die kommen selbstverständlich auch noch. Und die Casts vom guten Zwarmaniac, die Geek-Plätzchen-Dinger, die starten Mitte des Monats. Also ich habe mir überlegt, Anfang des Monats mache ich eine normale Folge, also das wird mit der hier starten. Dann Mitte des Monats kommt Geekblätzchen und Ende des Monats kommt eine neue Marvel-Folge. So, haben wir schon mal drei Sachen im Monat. Nice. Nicht schlecht. Guter Fahrplan, ja. Content, Freunde, Content. Ich danke euch beiden, dass ihr hier wart, um mit mir über die neuen Games zu reden, jederzeit, die wir vermutlich alle kaufen werden. Immer wieder gern. Unsere armen Brieftaschen. Furchtbar. Und damit verabschiede ich mich und würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, unsere armen Brieftaschen leiden, weil ich Spiele vorlese an meine Freunde und sie damit heiß drauf mache. Macht's gut!